to put an end to it. Hey! Try to clean my hair again. Start to resuscitate my engine. Try to walk back where I ran. Mach ma bisschen lärm. Keep control of me. Try to keep the frequency. I break up. breaking the silence. 2,000 years, yeah, shattered with violence. 2,000 guns, 2,000 guns, 2,000 guns, 2,000 guns. Veranstaltung. Vielen Dank! Two. Okay, ich höre gerade, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind Sono. Schönen Abend noch. Tschüss! Bye. Welcome to the DJ Meeting 2006. Presented by BitSun, BitPassion and Biba. Sunshine Life, wir sind unter euch. So, Freunde, ist soweit. Vielen Dank, das war Sono Live aus Hamburg. Man hört es, richtige Hamburger. Und jetzt kommen wir mal mit einem Sound aus Frankfurt. Haben wir Freunde hier, die Frankfurt mögen? Das ist mir zu leise. Haben wir Leute, die auf Frankfurter Sound stehen? Haben wir Lust auf Chris Liebing? Here we go, check it out. transmission.